Hört ihr, Leute? Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Es ist traurig, wenn man sieht, wie Menschen Verse aus dem Zusammenhang reißen und behaupten, Jesus habe uns gelehrt, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft zu lieben. Tatsächlich hat Jesus das nicht gelehrt. Jesus antwortete nur darauf. Ein Gesetzeslehrer der Pharisäer fragte Jesus, welches das größte Gebot sei. Dann sagte Jesus, höre Israel, so fängt es an. Das höchste Gebot ist, der Herr, dein Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und der Gesetzeslehrer sagt, ja, Herr, du hast richtig geantwortet. Das ist das größte Gebot. Und dann beginnt Jesus, über den barmherzigen Samariter zu sprechen. Der Mann kann kaum seinen Nächsten lieben. Jetzt aufgepasst, Jesus sagt uns nicht, dass wir versuchen sollen, dies zu halten. Er weiß, dass der Mensch das nicht kann. Das ist das größte aller Gebote, und die Gebote wurden gegeben, um den Menschen zu entlarven, um die Sünde des Menschen zu zeigen. Konnte jemand in den 1500 Jahren unter dem Gesetz Gott so lieben, selbst der Mann nach Gottes eigenem Herzen, David, scheiterte. Nach 1500 Jahren sagte Gott, genug. Gott sandte seinen Sohn, und sein Sohn liebte uns mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all seiner Kraft. Er gab sein Leben für uns. Und jetzt lieben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott gab uns Prediger und Lehrer, Geistliche auf der Kanzel, die den Menschen die Liebe Gottes zeigen. Nicht indem sie das Gesetz predigen und sagen, man müsse Gott lieben, sondern indem sie die Liebe Gottes enthüllen und verkünden. Sie proklamieren die Schönheit und die Herrlichkeit, die Vorzüge unseres Herrn Jesus Christus. Eine Aufgabe, die den Heiligen Geist erfordert. Gut und Böse zu lernen, Belohnung und Bestrafung erfordert nicht den Heiligen Geist. Das ist einfach. Es erfordert den Heiligen Geist und die Salbung Gottes, um die Lieblichkeit von Jesus zu verkünden, um die Gnade Gottes und die Liebe Gottes zu erläutern. Amen. Verurteile dich nicht selbst, aber als Sünder solltest du ehrlich sein. Sag einfach, ich bin ein Sünder. Für Jesus ist das kein Problem. Im Gegenteil, du erfüllst damit die Voraussetzung für deine Rettung, nicht wahr? Jetzt bist du gerettet. Pass auf, jetzt ist nicht der Moment, um auf dein Handy zu schauen. Du musst sehen, dass ich mich bewegt habe. Jetzt sind wir gerettet. Okay, noch einmal. Das ist keine Bewegung, sondern eine Drehung am gleichen Ort. Bewegen, okay? Jetzt bist du durch das Blut von Jesus gerettet. Bist du gerettet? Jeder, der gerettet ist, rufe Halleluja. Sag, Ehre sei Gott. Jetzt, da du gerettet bist, was bist du? Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Richtig? Was ist jetzt ein Greuel? Einen Gerechten zu verurteilen, auch dich selbst. Hörst du? Zu Gott kommen und zu sagen, Gott, ich verlange nicht viel, aber ich habe diesen Schmerz, der mich plagt. Aber Herr, wenn es dir gefällt, nur ein kleiner Krümel von deinem Tisch. Ich nehme den Platz eines Welpen ein. Nein, schlimmer noch, Herr, ich nehme den Platz eines Tausendfüßlers ein. Und du denkst, das ist Demut, das ist dem Herrn ein Greuel, hörst du? Siehst du, heute beten wir anders als im Alten Testament. Im Alten Testament beteten sie zu Gott wie der Mann, der zu Gott sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus erzählt von zwei Menschen. Einer war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Beide kamen zu Gott. Sie gingen zum Tempel und der Zolleinnehmer wollte nicht einmal aufblicken. Er sagte, oh Gott. Beachte, er nannte ihn Gott. Gott sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer hingegen sprach, als ob er zu sich selbst betete. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie dieser Sünder bin. Ich faste zweimal pro Woche. Bin ich nicht toll? Und Jesus sagt, dass der Zolleinnehmer gerechtfertigt von dannen ging. Aber das ist ein Gebet des Alten Testaments. Heute sagen wir nicht, o Gott. Heute sagen wir, Vater. Heute haben wir den Geist der Sohnschaft. Im Alten Testament hatten sie einen Geist der Knechtschaft. Wir haben einen anderen Geist. Amen. Wir sagen Vater. Weißt du, was es bedeutet, im Namen von Jesus zu beten? Jesus sagte, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Moment mal. Was meint Jesus damit im Obergemach, als er das sagte? Vielleicht hatten die Jünger bis dahin täglich das Vaterunser gebetet. Aber dieses Gebet, so wundervoll es zu seiner Zeit auch war, griff letztlich zu kurz. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Also ist das Vaterunser offensichtlich nicht das Bitten in seinem Namen. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Alle Gebete des Alten Testaments sind also nicht im Namen von Jesus. Es gibt eine neue Art zu beten. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Was bedeutet es, etwas im Namen von jemandem zu erbitten? Was bedeutet es, im Namen von jemandem Geschäfte zu machen? Das heißt, du bist sein Vertreter. Richtig? Mit anderen Worten, wenn du betest, solltest du dir bewusst sein, dass du dieselbe Position wie Jesus vor dem Vater innehast. Mehr noch, du bist genauso geliebt wie Jesus. Die Bibel sagt nichts anderes. Du bist genauso geliebt, wie Jesus geliebt wird. Johannes 17. Du hast sie genauso geliebt wie mich, sagte Jesus. Nicht nur das. Du musst wissen, dass du vom Vater genauso angenommen bist wie Jesus. Du darfst jetzt seinen Namen beanspruchen. So betet man. Im Namen von Jesus zu beten heißt nicht, dein Gebet mit im Namen von Jesus zu beenden. Es bedeutet zu erkennen, dass du heute in dieser Position bist, zu wissen, dass Gott dein Vater ist, ein familiärer Ort. Als Kind Gottes hast du Anspruch auf sein Brot. Wenn Menschen dies nicht verstehen, sagen sie, Pastor Prince, du meinst, Menschen haben keine Sünden mehr. Das habe ich nicht gesagt. Wir sind nicht vollkommen. Es gibt eine Wachstumsphase. Wir müssen wachsen. Ja, wir müssen wachsen. Wir müssen Gottes Dinge lernen. Wir müssen lernen, wie wir unsere Ehen führen. Wie wir den Weg gehen, den Gott für uns vorgesehen hat. Ja, es gibt Wachstum. Aber in dem Moment, in dem du gerettet wirst, bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das steht fest. Das wird dir niemals genommen. Und sich selbst herabzusetzen, sogar zu sagen, ich bin ein Sünder, nur ein Sünder, das ist falsch. Das ist genauso ein Greuel, wie wenn du als Sünder sagst, ich bin in Ordnung, ich bin okay. Das ist ein Greuel, du brauchst den Herrn. Seid ihr noch dabei? Heuchelei bedeutet also, vorzugeben, etwas zu sein, das man nicht ist. Und weißt du, was der Teufel tut? Er greift hier nicht an. Er sagt den Sündern nicht, dass sie Heuchler sind. Nein, er bestärkt sie. Du bist in Ordnung, du brauchst keine Rettung. Du bist nicht so schlimm wie diese Terroristen und all die anderen. Du bist nicht so schlimm wie diese Person im Fernsehen. Du bist nicht so schlimm. Du bist nicht so schlimm. Der Teufel unterstützt das. Er fördert die Heuchelei. Weißt du, wen er wirklich angreift? Genau hier. Schau herauf, lass dein Handy. Dein Handy ist wie eine Freundin, weißt du? Schwer, sich davon zu trennen. Es ist das Erste, was du morgens siehst, nicht wahr? Das Letzte, was du nachts anschaust. Es hat mehr Priorität als deine Lieben. Sie können direkt vor dir stehen, dein Vater, deine Mutter, wer auch immer. Und du starrst auf dein Handy. Sobald es einen Pieps von sich gibt, musst du sofort nachsehen, sonst kommt die FOMO. Fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Ich will wissen, was los ist. Ach, nur Gabriel. Mach Schluss mit deinem Handy. Okay, zerstöre dein Handy nicht. Leg es einfach beiseite. Aber Pastor, ich bin nur den Versen gefolgt. Ich habe zugeschaut. Okay, sicher, sicher, okay. Aber das hier, das musst du sehen. Ich habe mich bereits bewegt, richtig? Gott ist vom Berg Sinai zum Berg Zion gezogen. Das musst du verstehen. Der Teufel wird den Sünder, der so tut, als wäre er gerecht, nie des Heuchelns bezichtigen. Er wird das nie sagen. Er kommt zu dem Christen und sagt, wie kannst du behaupten, du seist gerecht? Schau dir dein Verhalten an. Schau, was du gerade gedacht hast. Wie kannst du nur? Du bist ein Heuchler. Was ist ein Heuchler? So zu tun, als wäre man etwas, das man nicht ist. Als Christ bist du ein Gerechter. Wenn du für Kranke betest oder wenn jemand dich um Gebet bittet, dann wird Gott dein Gebet erhören. Du kannst diese Zuversicht haben. Du musst nicht sagen, vielleicht erhört Gott mich, vielleicht auch nicht. Du musst nicht mit einem Gefühl der Distanz beten wie, oh Gott, sei gnädig zu meinem Freund hier. Herr, sei gnädig, lass einen kleinen Krümel fallen. So ein Gebet wirkt nicht. Bestimmt hast du schon solche Gebete gesprochen. Sie bringen nichts. Du empfängst nichts durch solche Gebete. Wenn ich für Kranke bete, dann nicht so, oh Gott, vielleicht, Herr. Nein, es muss eine Gewissheit sein. Jetzt, im Namen von Jesus. Ich weiß, du wirst geheilt. Steh jetzt auf, empfange das. Auf Gewissheit basierend, nicht auf Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten. Die Bibel spricht von Gewissheiten. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt.